This is Ibtown Radio. The best sound in town. Willkommen in der Kalenderwoche 15 hier in Ibbenbüren. Das ist der, lass mich lügen, 24. Podcast des Ibtown Radios, des ältesten Podcasts in Ibbenbüren, mit den wohl dafür wenigsten Folgen. Ich erinnere mich noch, dass ich mir die letzten Folgen irgendwie spektakulärer vorgestellt habe und dafür waren die dann, glaube ich, nicht so ganz so lame. Ich habe da ein bisschen spekuliert und daneben gelegen. Und wenn man als Blogger eine Angst hat, dann ist es, irgendwas in die Welt rauszubesauen und damit richtig daneben zu liegen. So richtig daneben lag ich nicht, aber es war dann auch nicht so das Ding, was ich dann da am Rumspekulieren war. Was ist seit fast 8 Monaten, lass mich mal rechnen, 6 Monate wären Januar ungefähr. Stimmt das? Ja. Und dann haben wir jetzt noch 9 Monate, also nach einem Dreivierteljahr. In diesem Dreivierteljahr schon wieder passiert. Da kann ich mal auf... Also der Podcast war nicht erreichbar über die Seite. weil ich mal wieder irgendwie umgezogen bin. Ich habe es neu installiert, weil ich ein Plugin habe laufen lassen, was irgendwie 1 Gigabyte groß war, was die Datenbank irgendwie so ziemlich kaputt gemacht hat oder überladen hat und weiß der Geier was. Und da habe ich es einfach neu installiert, weil eine neue Installation manchmal einfacher ist als versuchen, das Problem auszumerzen. Und dabei ist eine URL, und zwar die ip.town/radio, nicht richtig rübergekommen. Der eigentliche Podcast war dann unter der Domain ibtown-radio, der Hauptdomain. Und dann konnte man das gar nicht sehen. Man konnte es vielleicht suchen, aber war dann nicht da. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Plugin hatte, der das an den Podcast an den Rand da geklatscht hat. Das habe ich, glaube ich, auf meinem privaten Blog. Ich glaube, hier habe ich es nicht. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in Ibbenbüren 2 neue Podcasts am Laufen. Der Podcast Samba Dampf. Ja, also von Guido Knollmann und Co. Der ist irgendwann einfach eingeschlafen. Da hatte ich irgendwie einen Podcast, da habe ich drüber geredet und wollte im nächsten schon wieder drüber reden. Da war er schon wieder weg. Wir werden mal sehen, wie es läuft mit den aktuellen Podcasts Ipcast und den anderen kann man sich nicht merken. Da muss ich in mein eigenes Wiki gucken. Mach mal Stadt von der Stadtverwaltung. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, von der Stadtverwaltung einen Podcast zu machen, weil man als Podcaster natürlich ein bisschen frei von der Leber, spontan und ungezwungen das machen muss. Und ansonsten hört es sich sehr bausteinhaft gestelzt an. Wir werden sehen, wie das läuft. Wir haben einen Podcast raus, kurz vor Ostern, einen zum Osterfeuer. Das ist jetzt auch kein langlebiges Thema, was sie dann gewählt haben. Insofern ist nicht ganz klar geworden, warum das ein Thema sein sollte, über das man unbedingt spricht. Da hätte es sich ja vielleicht auch noch angeboten, mit dem Podcast vor Ort mal irgendwie so zu sein am Osterfeuer, wenn es ein langlebiges Thema sein soll. Aber ja, ist nicht passiert. Sie haben einen hauptberuflichen Radiomoderatoren da engagiert. Ich glaube, das ist der Ehemann der ehemaligen Leiterin des Jugendamts hier. Könnt ihr reinhören, ist, glaube ich, nichts für ewig. Ich glaube, sie bauen so ein bisschen darauf, dass man, wenn man ein Podcast-Programm schon hat, irgendwann mal eben Ibbenbüren da rein eingibt. Und dann auf diesen Podcast kommt oder sie versuchen es über Instagram bekannt zu machen. Aber Instagramer sind normalerweise nicht unbedingt große Podcast-Hörer. Daneben gibt es den Ipcast, der ist auch zu finden unter ipcast.de. Der ist von der Fraktion oder vom Ortsverein der SPD, insofern halt einfach auch nur eine SPD-Sicht. Hatte schon gleich nach 3 Folgen wieder eine erste Pause und Ja, ich würde an anderen Baustellen arbeiten. Aber gut, das müssen Parteien auch selber wissen. Zwei Verrisse habe ich gemacht. Es gab nach Ewigkeiten, ich kann auch mal gucken, seit wann bei mir mal wieder das Verlangen, nicht das Verlangen, aber ich habe mal wieder Lokalliteratur gelesen. Das Richtige, also ein Roman war März 24 mit Tod und der Lehmkuhle von Friedrich Schönhoff, dessen zweites Buch zurückgezogen worden ist, also gar nicht erst veröffentlicht worden ist, weil das Thema Islam da wohl zu heiß gewesen ist. Dann kam mit Leonie Pla, meine Familie, die AfD und ich und Michael Marcin und Helene Wolkensfeld abgefahren, eher so Sachbücher. Und dann erstmal mit Denis Osterbrink eine Schmonzette, wie ich es genannt habe, über den Ersten Weltkrieg, was so eher ein Buch ist für die Autoren und nicht unbedingt für eine gewisse Leserschaft, die sie ein bisschen herbeifantasiert. Die junge Dame arbeitet in irgendeiner Form oder arbeitet zumindest der jungen Freiheit zu. Und insofern macht sie da ein bisschen Populismus auf Instagram. Und wird, glaube ich, irgendwann mal bereuen, dass sie sich da so zum Horst macht. Aber bitte, sie kann das gerne weitermachen. Und das Buch, ja, es fehlt eigentlich ein Talent zum Schreiben eines Romans. Das habe ich dann ein bisschen sehr auseinander gezogen. Denn ich glaube, wenn man Leuten im Internet, also besonders Instagram oder TikTok begegnen möchte, die sehr schnell geschnitten haben ihre Sachen, die ihre Sachen sehr schnell geschnitten haben, ist ein bewährtes Mittel, das eben wieder auseinanderzuziehen und in Ruhe zu analysieren, um zu gucken, was dahinter steckt. Das habe ich damit schon mal gemacht. Sie ist aber auch Teil einer Geschichte auf braunegeister.de. Ich hatte ja AfD-Watch, AfD-Watt.ch, letztes Jahr ins Leben gerufen. Ich glaube, das war nach dem letzten Podcast. Und das habe ich umgewandelt in braunegeister.de, weil eben nicht alle Rechten hier in der AfD sind. Manche machen da ihr eigenes Ding. Und die wollte ich dann in diesem Blog halt auch thematisieren, wobei halt auch die E-Domains so ein bisschen billiger sind als CH-Domains. Und ich weiß jetzt nicht, ob das noch so ein Ding ist, lustige Sprachspiele mit Domains zu machen. Da dachte ich, braune Geister ist noch frei, machen wir. Das Thema nehmen wir auch über diese Idee und einer Sherlock Holmes Figur da ein bisschen auf die Schippe, so ein bisschen durchaus ernst gemeint, aber halt auch mit einem Augenzwinkern. Darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Das zweite Buch, was wir hatten, war von Barbara Vollstedt, die hier Stadtführung auch macht, die bestimmt empfehlenswert sind, weil die Dame hat sich sehr intensiv reingearbeitet und steht da wirklich dahinter. Und generell sind diese Stadtführungen, weil da Arbeit hintersteckt, die jeweils, keine Ahnung was, 10 Euro durchaus wert. Man muss leider gerade immer in die IVZ gucken, da stehen sie manchmal angeschlagen oder ich kann sie auch mal auf Info reinhauen, denn die normale Domain von denen wird gerade nicht aktualisiert. Also man kriegt auf jeden Fall die Informationen in der Stadtbücherei, wenn man da einen einfachen Zugang zu hat. Der Roman von Barbara Vollstedt, Mord unter Kumpeln, hat eher enttäuscht, obwohl sie eigentlich, ich hatte mir schon gedacht, dass es sprachlich wohl sehr gut wird, weil schon angekündigt worden ist, dass sie halt Akademikerin ist mit Doktortitel. Und das hat erstmal nicht enttäuscht, aber die Geschichte hat sich ist nicht richtig aus dem Quark gekommen und fehlt sehr viel für eine Krimi-Spannung einfach dafür, dass es ein Krimi sein soll. Es soll auch eine Romantic Crime-Geschichte sein. Das ist irgendwie ein modernes Ding und romantisch war das auch irgendwie nicht. Wenn man so eine Kritik abgibt, ist das natürlich schwierig, glaube ich, für Leute, falls sie das liest. Aber vielleicht auch ganz gut, um das nächste Buch, was eventuell kommen soll, mit ein bisschen mehr Auge auf Romantic und Crime zu machen, wenn man eine Romantic Crime Geschichte veröffentlicht. So, ich habe schon wieder 10 Minuten gelabert, das soll es sein für heute. Und ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.